Kundgabe 869. Empfangen durch Bertha Dudde am 17.04.1939. Heilige Schrift. Wort Gottes in unverschleierter Form. Was euch die Heilige Schrift lehrt, ist ohne Zweifel anzunehmen. Doch wird sie euch nicht immer verständlich sein, denn in der Kraft des Geistes, der in euch lebendig ist, müsstet ihr den Schlüssel suchen zur rechten Erkenntnis des göttlichen Wortes. Wer nur den bloßen Buchstabensinn erfasst, der wird schwerlich eindringen. Und so er nicht die göttliche Gnade erfleht und um Helligkeit des Geistes bittet, wird ihm vieles unverständlich bleiben. Denn es gab der Herr seinen Willen kund in einer Form, der Wesensart der Menschen angepasst. Verschlossenen Sinnes denen, die oberflächlich sein Wort an ihr Ohr tönen lassen. Jedoch hell verständlich denen, die in lauterster Absicht, Gott zu dienen, sein Wort in Empfang nehmen. Dies sei euch zum Trost gesagt, die ihr in Zweifel fallet, ob der Wahrhaftigkeit der alten Überlieferung. Ihr steht an einer geistigen Wende. Ihr werdet dahingeben müssen, was euer Heiligtum war, und werdet doch nicht Darben brauchen. Denn der euer Sehnen weiß, gedenket der ferneren Zeit. Er lässt das gleiche Wort neu erstehen. Er lässt wiederum seine Stimme ertönen und öffnet den Lebensborn von Neuem. Und an seinem Quell soll Labung finden ein jeder, der das Wort Gottes begehrt. Und es wird euch fernerhin unverschleiert geboten werden. Ihr werdet es mit dem Verstand und mit dem Herzen fassen können. Es wird euch gleichsam in neuer Form gegeben, was immer und ewig war, die göttliche Wahrheit, sein Wort, das bestehen bleibt bis in alle Ewigkeit. Und ihr werdet die göttliche Liebe daraus erkennen. Ihr werdet Kraft schöpfen können in schwerer Not. Und weil der Herr der Seinen gedenket, will er sie laben und erquicken schon vor der Zeit, auf dass sie ihren Geist stärken und ihn zum Widerstand rüsten. Denn es vollzieht sich alles, wie es geschrieben steht. Es wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird zerstört und zerrüttet alles, was bisher war. Und es wird die Menschheit äußerster Kraft bedürfen, will sie nicht untergehen in der Not der Zeit. Wer gewappnet ist, das heißt, im Glauben und in der Liebe steht, der hat das Wort Gottes in sich. Er höre des Herrn Stimme und wird ihm Folge leisten. Und so benötigt er nicht, was man ihm nehmen will. Er wird dennoch stark bleiben und dem Herrn eine feste Stütze sein. Doch der noch schwach ist im Geist, braucht Stärkung. Und für ihn ist das Wort Gottes noch vonnöten. So er es verlieren soll, wird er bangen, dass ihm die Kraft mangelt. Und dieser Zeit gedenket der Herr, und er will seine Kinder nicht darben lassen. Und so ihr nun stutzig werdet, dass Gott der Herr diesen Weg wählet, so gedenket seiner Worte. Wer viel hat, dem wird noch gegeben werden. Doch wer wenig hat, dem wird auch noch das Wenige genommen werden. Denket daran, dass sein Wort missachtet wurde und nur in sehr wenigen Herzen Aufnahme fand. Und so nimmt er, wo man seiner nicht achtet, und gibt, wo er begehrt wird. Und es wird das göttliche Wort von unnennbarem Vorteil sein. Es wird sich die Welt nicht daran stoßen können, denn der es gibt, bedenket in aller Stille die Seinen mit dieser Gabe. Und ihr, die ihr empfangen wollt, das Zeichen seiner unendlichen Liebe, ihr werdet im Glauben erstarken und daran erkennen, dass er sein Wort gesegnet hat mit seiner Kraft. Amen.